was bereit. Habt ihr damit ein Problem? Dann zeigt mir, wer ihr seid. Augen auf mit Zahlungsart auf der Straße steht. Wir kommen immer wieder, bis der letzte von euch lebt. Gewalt in der Sport, als das Motto in der Nacht. Alles in das Rücken, vor dem sind eine Macht. Gewalt in der Sport, als das Motto in der Nacht. Alles in das Rücken, vor dem sind eine Macht. Ich werde mich nicht ändern, nur weil ihr das verlangt. Ein bitteres Jo, der durch dieses Land. Gewalt ist keine Lösung, doch ein gutes Argument. Versucht euch zu retten, solange ihr noch geht. Gewalt geht auf Sport, als das Motto in der Nacht. Alles in das Durchdrehen, vor dem sind eine Macht. Gewalt geht auf Sport, als das Motto in der Nacht. Alles in das Durchdrehen, vor dem sind eine Gewalt geht auf Sport. Gewalt in der Sport, Gewalt in der Sport, Gewalt in der Sport, Gewalt in der Sport, Gewalt in der Sport, als das Motto heute Nacht. Alles in Angst und Krieg, vor dem sind eine Macht. Gewalt in der Sport, als das Motto heute Nacht. Alles in Angst und Krieg, vor dem sind eine Macht. Gewalt geht nicht, geht zum Kampf bereit. Habt ihr damit ein Problem, dann zeigt mir, wer ihr seid. Augen auf mit Zahlungsart, auf der Straße steht. Wir kommen immer wieder, bis der letzte von euch lebt. Ja. Gewalt geht der Sport, als das Motto in der Nacht. Alles in das Durchgehen, vor dem sind eine Macht. Gewalt geht der Sport, als das Motto in der Nacht. Alles in das Durchgehen, vor dem sind eine Gewalt geht der Sport. Gewalt in der Sport, Gewalt in der Sport, Gewalt in der Sport. Gewalt in der Sport, Gewalt in der Sport, Gewalt in der Sport, denn das war heute Nacht. Alles in das Durchgehen, vor dem sind eine Macht. Gewalt in der Sport, also das war heute Nacht. Alles in das Durchgehen, vor dem sind eine Gewalt in der Sport. Gewalt in der Sport, Gewalt in der Sport. Gewalt in der Sport, als das Motto heute Nacht. Alles in der Durchdrehen, vor dem sind eine Macht. Gewalt in der Sport, als das Motto heute Nacht. Alles in der Durchdrehen, vor dem sind eine Macht. Wir sind anders, willst du mit uns gehen? Vorne in den Stadien. Herzensgänge nein. Es gibt Sportkünstler, Hooligans, werden wir genannt. Fairplay ist hier angesagt, der Boden liegt, der liegt. Hier zählt nur dein Kampfgeist und die Angst, die du besiegst. Ja, wir sind anders. Wir sind anders. Ja, wir sind anders. Hier kannst du was erleben. Wir sind anders. Wir sind anders. Wir sind anders. Willst du mit uns stehen? Wir sind anders. Wir sind anders. Wir sind anders. Hier kannst du was erleben. Wir sind anders. Wir sind anders. Wir sind anders. Willst du mit uns gehen? Scheiße, lass sie doch ruhig schreien. Hör auf mit der Fußballscheiße. Was anderes fällt ihm nicht ein. Am Wochenende, ja, da ist es soweit. Jeder freut sich wie ein kleines Kind. endlich wieder Stadion sein, bis uns Freunde mehr Fußball trifft. In der Stadt, ja, da wird's getroffen, so war es schon so oft. Man freut sich immer wieder drauf, wenn die Mannschaft den Gegner stoppt. Dieser Sieg ist unser. Unsere Mannschaft bringt den Sieg. Dieses Spiel ist unser. Unsere Mannschaft bringt den Sieg. Ja, sie bringt den Sieg. Die dritte Halbzeit ist uns der geilste Kick. Es ist Sport vom Feinsten, Glücksgefühle wie ein Trick. Ob vorher oder nachher oder währenddessen, Fußball ist das eine, doch das andere wird nicht vergessen. Wir sind die Jungs, der kann sich um uns sehen. Wir sind die Jungs, der kann sich um uns sehen. Wir sind die Jungs, der kann sich um uns sehen. Wir sind die Jungs, der kann sich um uns sehen. Kann sich um uns sehen. Kann sich um uns sehen. Kann sich um uns sehen. Wir hören nicht auf, wir beugen uns nicht. Wenn man uns verurteilt, für uns gibt es kein Gericht. Sitzen Rückgrat, was vielen fehlt. Stolz und Ehre, suchst du Streit? Komm uns nicht in die Quere. Es ist gut, so wie es ist. So macht es uns Spaß. Wir stehen auf Fuß, auch wenn viele nicht wahr. Sich lohnt für zu kämpfen, solange es um Herzen kommt und Fremde es nicht lenken. Macht es wie wir, seht so wie es geht. Die Angst wird überwunden, wenn der Gegner vor uns steht. Es ist gut, so wie es ist. So macht es viel Spaß. Wir streben nach vorn und wir schaffen uns Platz. Wir schaffen uns Platz. Wir schaffen uns Platz. Wir schaffen uns Platz. Wir hören nicht auf, wir beugen uns nicht. Auch wenn man uns verurteilt, für uns gibt es kein Krieg. Sitzen wir dran, was wir sehen. Stolz und Ehre, suchst du Streit? Komm uns nicht in die Quere. Es ist gut, so wie es ist. So macht es uns Spaß. Wir streben nach vorn. Auch wenn sie nicht passt. Es ist gut, so wie es ist. So macht es uns Spaß. Wir streben nach vorn und wir schaffen uns Platz. Mehr als ein Wort, ein Motto fürs Leben. Kameradschaft nicht nur nehmen, auch geben. Sportfrei, einer für alle. Sportfrei, alle für eine. So sind wir, das ist unser Leben. So wird es immer weitergehen. Firma Kategorie C. Wir sind Hurenlöck, wir werden uns eh nicht jagen. Gegenseitig auf die Schnauze schlagen.